Ja, hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Panel dieser Marx-Frühjahrsschule. Der Titel ist heute Kritik der Kritik, Kontroversen und Paschukanes. Mein Name ist Ingo Kramer, ich bin auch in dieser AG Rechtskritik und wir veranstalten diese ganze Reihe in Kooperation mit der Helen Panke Berlin, dem Arbeitskreis Kritische Juristinnen und Juristen an der HU Berlin, der Rosa-Luxemburg-Stiftung offensichtlich und der Gruppe TOP Berlin vom Ums-Ganze-Bündnis und möchte mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal für die netten Tage zusammen bedanken und so und die Ermöglichung dieses Kongresses. Heute ist ja also nicht nur der letzte Tag unserer Frühjahrsschule, sondern auch der 195. Geburtstag von Karl Marx und ich weiß nicht, ob wir ihm praktisch gerecht geworden sind mit unserer dreitägigen Auseinandersetzung mit seiner rechtstheoretischen Erbe und Theorie. Das Thema Kritik an Paschukanes hat uns ja eigentlich auch schon die ganze Schule beschäftigt und so. Wir haben es in Arbeitsgruppen diskutiert, es war auch immer noch Teil der anderen Panels. Ich kann gestern nochmal auf Heide Gerstenberger verweisen, die ja auch unter Umständen gewisse Grenzen der ja, analytischen Bestimmung und Rekonstruktion der konkreten Staatsbildungs- und kapitalistischen Staaten, Herausbildung kapitalistischer Staaten in Europa und auch in anderen Teilen der Welt angedeutet hat, die unter Umständen in so einer Formanalyse und so zu kurz kommen würden. Und genau, wir haben jetzt heute hier auch nochmal die Veranstaltung Kritik an Paschukanes, Auseinandersetzung mit Paschukanes, kommen aber wieder zurück auf die Fragen der Rechtsform, die Frage des möglichen Absterbens der Rechtsform, was also auch schon die ganzen Tage auch diskutiert wurde, und der Frage des Subjekts oder des Subjektbegriffs bei Paschukanes in Auseinandersetzung mit anderen marxistischen Konzeptionen zu diesem Thema. Genau, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, also eben nur die Vorträge, danach die Diskussionen und so muss sich niemand gehemmt fühlen, das kommt nicht ins Internet. Also ich begrüße hier heute zu diesem Thema der Kritik einmal Andreas Fisan zu meiner Rechten. Er ist Autor eines staatstheoretischen, materialistischen Buches namens Herrschaft im Wandel, erschienen im Papirossa Verlag. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch da haben. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld und Prozessbevollmächtigter der Linken in ihrer Klage gegen den Fiskalpakt momentan und zudem auch noch wissenschaftlicher Beirat bei ATTAC. Neben mir sitzt Simon Bierbaum, er ist Jurist und Autor aus Berlin und beschäftigt sich auch schon seit einigen Jahren mit Paschukanes und auch anderen Theorien des Rechts. Und last but not least ist auch unser erster englischsprachiger Vortrag auf dieser Herbstschule, Rosalind Popovic, der also zurzeit wieder ist am ICI, also Institute for Cultural Inquiry hier in Berlin und ein Researcher und er hat unter anderem veröffentlicht, momentan ganz aktuell, in einem Buch zum Spätkonzept des Materialismus bei Althusser mit internationalen Wissenschaftlern, herausgegeben, auf Englisch, genau, herausgegeben von Katja Diefenbach und Gal Kern und Peter Thomas auch. Das haben wir auch noch einmal da, wer sich da interessiert. Genau, und so würde ich einfach die Diskussion jetzt eröffnen und wir gucken mal, was rauskommt. Und also nach den Vorträgen kann man sich dann mit Fragen oder eben auch hoffentlich Kritik oder sowas melden. Andreas Fisan. Soll ich das nehmen? Okay, ich nehme das mal raus, das ist besser. Ja, schönen guten Morgen. Ich sollte ungefähr das sagen, was ich vor einem Jahr, glaube ich, in der Prokla geschrieben habe über die Rechtsform. Dazu hatte ich aber gar keine Lust, weil das ist für mich nur alle Kamelle. Ich habe mir was Neues ausgedacht, was ziemlich an das anknüpft, was wir gestern diskutiert haben. Das will ich jetzt erstmal vortragen. Von mir aus können wir anschließend auch noch den Prokla-Artikel diskutieren oder Teile davon jedenfalls. Ich fange wieder mit dieser berühmten Frage von Paschukanes an. Warum organisiert sich der kapitalistische Staat separat von der Ökonomie? Warum ist Ackermann nicht Bundeskanzler, warum werden die Gesetze nicht von den Vorstandsvorsitzenden der DAX-Konzerne beschlossen? Ist ja eine berechtigte Frage. Ingo hat das gestern etwas elaborierter ausgeführt. Eine berechtigte Frage vor dem Hintergrund der feudalen Gesellschaft. Da war das alles eins. Da war der Grundbesitzer gleichzeitig oberster Kriegsherr, hatte also den Gewaltapparat in der Hand, war der Ausbeuter, der sich den Mehrwert angeeignet hatte in Form von Hand- und Spanndiensten, war der oberste Richter. Was gibt es noch für wichtige Funktionen? Alles andere auch. Ne? Von daher kann man diese Frage stellen. Und wie beantwortet Paschukan ist die Frage, er sagt ja, wenn wir Waren produzieren, dann dürfen die Warenbesitzer auf dem Markt sich nicht die Köpfe einhauen oder die Pistole, von mir aus auch das Schwert, an die Gurgel setzen, um jemandem anderen die Ware billig oder teuer zu verkaufen. Also die körperliche Gewalt darf nicht dazu dienen, um auf dem Markt bessere Verkaufschancen oder Kaufchancen durchzusetzen, sondern das muss nach bestimmten Regeln gehen. Also setzt man Rechtsregeln, und um diese Rechtsregeln zu überwachen, brauche ich jemanden, der sozusagen nicht Warenbesetzer ist und der guckt sich das an, wie das läuft. Und das ist der berühmte neutrale Dritte, der Staat. Ich lasse jetzt mal diesen neutralen Dritten weg, weil auch darüber werden ja intensive Diskussionen geführt, ob man das so sagen kann. Mein zentraler Punkt ist, Paschukanis beantwortet seine eigene Frage damit nicht. Denn bitteschön, warum kann die herrschende Klasse sich nicht organisieren, also die DAX-Vorstände, sich Rechtsregeln geben, wie sie auf dem Markt agieren und vereinbaren, wie sie die überwachen und durchsetzen? Warum brauchen sie dafür Parlamente und Regierungen, die abgetrennt sind von den DAX-Vorständen? Warum brauchen sie Merkel? Warum braucht Ackermann, Zetsche und wie die alle heißen, Merkel? Das beantwortet er eigentlich nicht. Und das kann man auch historisch sich angucken. Die römische Gesellschaft, und da kommt man möglicherweise in Widerspruch, war jedenfalls auch eine warenproduzierende Gesellschaft. Natürlich gab es da Märkte, ziemlich ausgedehnte Märkte. Da gab es ägyptische Leoparden und numibisches Gold und was weiß ich nicht, was da alles in Rom gehandelt wurde. Und natürlich brauchte man da Rechtsregeln. Insofern hat Paschukanis recht. Und das deutsche BGB, 1900 erlassen, vorher schon das HGB, beruht im Wesentlichen auf Vorschriften, die im römischen Recht entwickelt worden sind. Diese berühmten Pandektenlehre von Windscheid, und da haben sie sich gestritten, Savigny war dagegen, aber jedenfalls wurde das intensiv rezipiert, um für das BGB verwendet zu werden. Das heißt, offensichtlich gibt es Rechtsregeln und ein ausgefeiltes Zivilrecht, den Codex Justitianus, deutlich vor der kapitalistischen Gesellschaft, eben in einer warenproduzierenden Gesellschaft. Jetzt könnte man noch sagen, ja, aber der Kapitalismus ist eben eine warenproduzierende Gesellschaft in einem viel umfassenderen Sinn, weil auch die Arbeitskraft zur Ware wird, haben wir alle gelernt bei Marx. Nur das ist doch eigentlich völlig egal für meine Rechtsbildung. Gerade die Arbeitskraft als Ware wird ja durch das Recht erst ganz spät geschützt. Das ist der letzte Schritt. Und da gibt es die intensivsten Kämpfe, um möglichst diesen Schutz nicht durchzusetzen. Das heißt, ich brauche das Recht nicht, um die Arbeitskraft als Ware zu schützen. Aus dieser Perspektive, die Paschukanis da diskutiert, deshalb diskutiert er meines Erachtens nicht nur die kapitalistische Gesellschaft, sondern, und das schreibt er ja auch nicht, sondern er schreibt warenproduzierende Gesellschaft, und die gab es eben schon vor dem Kapitalismus, und ich behaupte, die wird es auch nach dem Kapitalismus noch geben. Darüber können wir dann diskutieren. Also, die Arbeitskraft ist nicht das Problem, dass die Arbeitskraft zu Ware wird, sondern es geht um den ganz normalen Markt, den mittelalterlichen Markt, so wie man sich den vorstellen kann. Da kommen die Händler da rein mit dem Esel, bauen ihre Stände auf, und da muss das eben nach vernünftigen Regeln gehen. Das schreibt er übrigens ja auch, und das schreibt auch schon Marx, dass eben in diesen norditalienischen Städten solche Rechtsregeln eingeführt worden sind. Also er beantwortet die Frage nicht. Das ist mein entscheidender Punkt. Dann muss man sich andere Begründungen suchen. Warum ist es denn dann so? Und das will ich jetzt mal versuchen. Also warum organisiert sich der kapitalistische Staat nicht so wie die römische Respublika, wie der römische Staat, sage ich mal, und setzt die Patrizier, die gleichzeitig die ökonomisch Mächtigen sind, die Landbesitzer sind, in den Senat, und der Senat macht die Gesetze und bestimmt die entscheidende Politik, jedenfalls in der Republikzeit. Warum ist das nicht so? Erste These: Man sollte durchaus die bürgerliche Erklärung für den Staat mal ernst nehmen. Das lernen wir. Der Staat schützt Freiheit und Eigentum. Erstes Semester oder zweites Semester. Fängt an mit Hobbes, geht dann weiter mit Locke. Die schreiben das eindeutig. Staat wird gebildet, weil die Eigentümer keinen Bock haben, jedes Mal zu gucken, wie stark sie sind, ob sie ihr Eigentum gegenüber anderen, die das klauen wollen, verteidigen können. Also sucht man sich irgendwie eine Organisationsform, in der das halbwegs sicher funktioniert. Erklärt aber wiederum nur den Staat, nicht die spezifische Form der Trennung von politischen Funktionen und ökonomischen Funktionen. Jetzt kann man nochmal über einen zweiten Begriff diskutieren, das ist diese berühmte Besonderung des Staates, die bei Hegel auftaucht, aber dann vor allen Dingen bei Marx. Der Staat besondert sich von der bürgerlichen Gesellschaft, also macht eine abgesonderte Einheit. Da kann man ja auch diskutieren, ist eigentlich der römische Staat abgesondert von der Gesellschaft, es sind separate Institutionen. Oder ist Absonderung erst das, wenn sozusagen die Trennung, formale Trennung wohlgemerkt, ne? Jetzt kommt nicht wieder dieses, aber es gibt ja Verflechtungen zwischen herrschender Klasse und politisch herrschender Klasse, selbstverständlich. Aber formal ist das getrennt. Abs macht nicht die, ist nicht die Bundesregierung oder Ackermann. Ja, also ist die Besonderung, die Besonderung ist sozusagen, die staatlichen Institutionen werden vorher ausgebildet zum Schutz des Eigentums, heißt aber noch nicht, es wird getrennt zwischen politischen Funktionen und ökonomischen Funktionen. Das ist noch ein zweiter Schritt sozusagen, der typisch für die bürgerliche Gesellschaft ist. Wenn man das versucht zu erklären, sollte man sich mal überlegen, was ist eigentlich das Besondere an der bürgerlichen Gesellschaft, an der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft? Und das ist meines Erachtens nicht die Warenproduktion. Das machen auch andere Gesellschaften, sondern sind zwei Dinge, die ich jetzt an dieser Stelle erstmal nur nennen will. Das ist die Verwertung von Wert als Bewegungsgesetz. Feudalistische Gesellschaften bilden Schätze. Das schreibt Marx übrigens auch. Das ist gar nicht von mir. Ne? Die Schatzbildung ist das Entscheidende. Das Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, wo man nicht mehr sagt, wir horten das ganze Geld in der Truhe und freuen uns darüber, wie viel da so drin ist, sondern das muss für uns arbeiten, ne? Sagt der Bourgeois, oder es ist eben die Verwertung von Wert, aus G muss G' werden, egal wie. Haben wir alle selber, gehen alle selber zur Bank und wollen möglichst hohe Zinsen haben. Also die Verwertung von Wert ist eines der Mechanismen, der Logiken, die meines Erachtens die kapitalistische Gesellschaft von allen vorangehenden unterscheidet. Die Römer haben Ländereien angehäuft. Die haben auch Reichtum natürlich angehäuft, aber nicht um diesen Reichtum zu verwerten, sondern möglichst viel Land besitzt, dann war man mächtig und stark, und es ging sozusagen umgekehrt. Es ging nicht darum, möglichst reich, also die Politik diente nicht dazu, um reich zu werden, wie bei Schröder, sondern umgekehrt. Man wollte reich werden, um politisch was machen zu können, also ähnlich wie in den USA eher. Erster Punkt. Und der zweite Punkt, die Ökonomie wird zur Konkurrenzordnung mit, ist nicht klar? Doch, ich schüttel so den Kopf, sonst frag nach. Zweiter Punkt, die Ökonomie wird nicht zur Warenordnung, sondern zur Konkurrenzordnung mit Überproduktionskrisen statt mit Unterversorgungskrisen. Das ist doch was Neues im Kapitalismus. Im Feudalismus gab es Hungerkrisen. Es wurde zu wenig produziert. Die Leute konnten nichts kaufen und sind verhungert. Und das ist sozusagen das Kennzeichen für alle Gesellschaften vorher. Dass es Unterversorgungskrisen gab, Hungerkrisen. Bitte? Nicht für die meisten. Da können wir nachher nochmal drüber diskutieren. Also für alle Gesellschaften vorher. Und im Kapitalismus haben wir auf einmal Überproduktionskrisen und eine Konkurrenz darum, das an den Markt an den Mann zu bringen, die eigenen Waren. Das dreht doch die Logik auch um, sozusagen. Eine Konkurrenzordnung mit Überproduktionskrisen dreht die Logik um, das Verhältnis derjenigen, die da als Konkurrenten auf dem Markt erscheinen. Vorher war das doch egal. Mein Weizen werde ich schon los irgendwann. Und wenn ich in ein Jahr lagern muss, ich bin nicht sozusagen in meiner Existenz bedroht, weil ich meine Ware nicht loswerde, sondern ich mache einmal mehr Gewinn und einmal weniger. Die armen Schweine sind diejenigen, die den Weizen kaufen müssen. Ja, das ist einer der entscheidenden. Und ich mache eben den Gedanken zu Ende. Ja. So, wie kommt das hier zustande? Da ist der zweite Punkt, den Engels da in Ursprung der Familie des Privateigentums und so weiter. Arbeitsteilung ist natürlich einer der zentralen Punkte in der Staatsbegründung und Staatsrechtfertigung. Jetzt kann man sagen, ja, wieso Arbeitsteilung? Gab es doch dann in Rom auch. Und die herrschende Klasse konnte trotzdem sowohl im Senat sitzen als auch die Güter verwalten. Rückgriff auf die bürgerliche Theorie, man hat eben ein anderes Maß der Spezialisierung und der funktionalen Differenzierung. Also diese Effizienz der kapitalistischen Gesellschaft, mit der die sich durchsetzen kann, in Europa durchsetzen kann, und dann kann man auch dieses Einheitliche erklären, wo wir gestern mit Heide Gerstenberger darüber diskutiert haben. Also die Effizienz der bürgerlichen Gesellschaft ist geschuldet natürlich auch der Arbeitsteilung innerhalb dieser Gesellschaft, der hochspezialisierten Arbeitsteilung, die es eben nicht mehr möglich macht, gleichzeitig Staatsregierung zu spielen und Konzernverwalter. Das ist getrennt, da hat jeder spezifische Funktion, Arbeit nach spezifischen Logiken, Verwertung von Wert, Machterweiterung. Insofern hat Luhmann recht, trotz des ganzen Klimbims ringsrum, an der Stelle hat er recht, arbeitet nach spezifischen Logiken und ist deshalb unglaublich produktiv. Das ist der Kapitalismus, schreibt Marx auch, ne? Müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Der Kapitalismus ist unglaublich produktiv und deshalb kann man möglicherweise in die Lage kommen zu verteilen, anders als über diesen Marktmechanismus. Zweiter Punkt, diese hochspezialisierte Verwertung von Wert, sind wir wieder bei dem, braucht eine bürokratische Verwaltung. Oder sagen wir mal anders gesagt, die Logik der Verwaltung ist homolog zur Logik der Verwertung. Horkheimer hat das instrumentelle Vernunft genannt. Das heißt, wir haben nicht mehr alle unterschiedliche Ziele im Kopf, sondern eigentlich nur noch ein Ziel und suchen das effektivste Mittel, um dieses Ziel durchzusetzen. Diese Verwertung von Wert funktioniert nur so, indem ich Ökologie in Orko schreibe. Und das interessiert mich nicht. Soziales interessiert mich erstmal nicht. Hauptsache, ich bin konkurrenzfähig und kann produzieren, Profit machen. Genauso arbeitet die Verwaltung. Die Verwaltung arbeitet nach Recht und sollte jedenfalls, aber das funktioniert in Deutschland ja halbwegs gut, ist ja Vorbild sozusagen. Also ne, es gibt keine Korruption. Das, was Heide gestern gesagt hat, der Staat funktioniert nicht als Aneignungsmechanismus, als Verteilungsmechanismus. Und das funktioniert halbwegs ja auch in den europäischen entwickelten Staaten. Sondern sie arbeitet nach Durchsetzung von Recht und Gesetz ohne Rücksicht auf die eigene Person. Ich werde alimentiert, ich als Beamter werde alimentiert und mache sozusagen meinen Job und versuche nicht über den Job Geld einzukassieren. Das ist was Besonderes. Und dieses Besondere, und jetzt unterscheide ich mich von Weber, liegt nicht an der protestantischen Ethik, und damit mache ich dann auch Schluss, sondern an der katholischen Kirche. Die katholische Kirche setzt eine bürokratische Verwaltung durch und sie setzt sie eben europäisch durch. Ist sozusagen das Vorbild für eine Staatsorganisation in Europa und deshalb haben wir da eine einheitliche, die Möglichkeit einer einheitlichen staatlichen Organisations- oder einheitlichen Gesellschaftsformation mit staatlichen Organisationen und kapitalistischer Ökonomie, die sich in Europa durchsetzt, wo die anderen Probleme haben, weil sie diese Tradition, die 1000 Jahre alt ist, der katholischen Kirche nicht haben. 400 irgendwas, hat die katholische Kirche das Zölibat eingeführt. Vorher gab es Ehefrauen. Wissen auch weniger, habe ich noch nicht nachgelesen. Das Zölibat ist sozusagen der Ursprung der bürokratischen Verwaltung. Weil der Pfaffe, der keine Kinder mehr hat, kein Interesse daran hat, seine Pfafferei, seinen Zehnten, seine Einkommensquelle, der Zehnte, der an die Pfaffen bezahlt wurde von den Bauern, weiter zu vererben an seinen Sohn. Das ist der Ursprung der bürokratischen Verwaltung. Das wird natürlich dann aufgebläht, auch in der katholischen Kirche, und bringt eine bestimmte Logik rein, eine Logik, die dann auch für die Kapitalverwertung aus Geld wird mehr Geld. Und dann ist man, das ist natürlich viel komplizierter als bei Schukanis, aber ich glaube, wir müssen eben komplizierter werden. Und jetzt mal auch Schluss. Danke. Seid gegrüßt. Andreas, ich muss dich enttäuschen, aber du weißt es ja auch schon, ich werde mich jetzt der alten Kamelle widmen, auf die du eigentlich keine Lust mehr hast. Also ich knüpfe jetzt sozusagen an ein Referat vom ersten Abend an, von Andreas Arndt. Das ist wirklich der Kongress der Andreasse, merke ich gerade. Da waren ja auch schon zwei Andreasse. Beziehungsweise Andreas Arndt hatte ja in seinem Referat formuliert, dass er sich wünscht, dass diese These vom Absterben des Rechts im Kommunismus nicht weiter kolportiert wird. Dem werde ich mich jetzt mal widersetzen. Und ich will mal gleich eine Formulierung probieren, dieser These vom Absterben des Rechts im Kommunismus. Will ich mal so formulieren, Effekt und Voraussetzung von Kommunismus, geht glaube ich besser so, Effekt und Voraussetzung von Kommunismus ist das Absterben von Recht, denn Recht ist untrennbar mit Herrschaft verbunden. Das kommunistische Primat der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse ist gegen Herrschaft gerichtet. So kann man meines Erachtens auch Paschukanis interpretieren, muss man aber sicherlich nicht. Das ist mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Mir ist die These auf jeden Fall so einigermaßen sympathisch. Zugegeben gibt es allerhand Begriffsprobleme, Baustellen für mich damit weiterhin. Davon werde ich jetzt ein paar versuchen, hier mal provisorisch fertig zu kriegen. Und dabei werde ich dann auch auf den großen Paschukanis hin und wieder eingehen. Also zu einer ersten Begriffsbaustelle, ganz kurz nur Kommunismusbegriff, den ich da ja auch eingebaut hatte in die These. Da will ich einfach mal behaupten, wenn man nicht eine voluntaristische Kritik oder ähnliches verfolgt, ist man notwendig einer Gratwanderung ausgesetzt. Einerseits gibt es einen unvermeidbaren Mangel an Vorstellungskraft, was die zukünftige Gesellschaft angeht. Und es ist letztliche Aufgabe derer, die die Revolution machen, auch diese neue Gesellschaft aufzubauen. Andererseits ist meiner Meinung nach Maßstabbildung für Kritik unvermeidbar. Hochtrabender ausgedrückt, also so wie ich da herangehe, ist notwendig, die bestimmte Negation zu bestimmen. Aber ich denke, da muss ich mich jetzt nicht so lange aufhalten. Zumindest ein Element ist dann ja doch unter Marxisten recht breit akzeptiert, was Marx in der Kritik des Gotha-Programms in eine schöne griffige Formel gebracht hat. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also zumindest breit akzeptiert, wenn man auch jede hinzufügt. Da bleiben natürlich noch Fragen offen, klar, teilweise unvermeidbar, würde ich sagen, wie gesagt. Aber eine wichtige Frage, da werde ich auch noch drauf eingehen, ist halt, ob dieses Primat der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse absolut oder eben verschieden möglich relativ verstanden wird. Anders ausgedrückt, ob man hinzufügt, so weit wie in der freien, aber eben auch konfliktiven, komplexen und so weiter Assoziation der Individuen möglich oder eben, ob man das nicht hinzufügt. Ja, wie gesagt, dazu jetzt noch ein bisschen mehr auf der nächsten Baustelle. Das wäre dann natürlich der Herrschaftsbegriff, der da wichtig eingebaut war in meine Absterbethese. Ja, mit Herrschaft haben ja die meisten Marxisten irgendwie zu tun in ihren Theorien und mit Herrschaftsfreiheit, aber es sind, denke ich, doch sehr unterschiedliche Bedeutungen, die damit verbunden sind. Das fängt an bei einem sehr weiten Begriff. Also etwa gefasst als jegliches Vermögen über Menschen zu bestimmen und damit ihre Entfaltung einzuhängen. Gleich ob personalisiert oder abstrakt, strukturell oder nur punktuell, wichtig noch äußerlich oder verinnerlicht oder auch massiv oder nur peripher. Das wären so wichtige Gegenüberstellungen in dem Zusammenhang. Von diesem Herrschaftsbegriff ausgehend oder dazu passend ist dann Herrschaftsfreiheit verbunden mit dem absoluten Primat der Entfaltung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Also zum Beispiel sowas wie Aushandeln von Konsens. Je nach Interpretation denke ich auch die technischen Regeln, von denen Paschukanis spricht. Am anderen Ende der Bandbreite gibt es dann einen Herrschaftsbegriff, der enger ist natürlich, zum Beispiel gefasst über ungleiche Kräfteverhältnisse und entsprechend ungleiche Interessendurchsetzung. Da geht es also um eine Kombination aus strukturellem und personalisiertem Bestimmen über Menschen und passend dazu wäre dann Herrschaftsfreiheit verbunden mit nur einem relativen Primat der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse. Ja, typischerweise ist damit dann die Vorstellung verbunden, dass es in der zukünftigen Gesellschaft auch so etwas wie ein demokratisches System gibt. Also die strukturelle, nicht personell gebundene Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen gegen Minderheiten. Ja, dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, die ich jetzt hier mal so grob skizziert habe, gibt es dann natürlich verschiedene, mal weitere, mal engere Herrschaftsbegriffe. Für die von mir formulierte Absterbethese würde ich dafür plädieren, tendenziell vom absoluten Primat der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse auszugehen und von passend dazu von einem weiten Herrschaftsbegriff. Tendenziell, weil es eben meiner Meinung nach doch notwendigerweise einen gewissen Mangel an Vorstellungskraft gibt, der klarere Aussagen verbietet, aber Perspektive, absolutes Primat erstmal einfach, weil alles andere meiner Meinung nach eine überflüssige Vorfestlegung auf Einschränkung wäre. Aber das ist sicherlich dann auch ein wichtiger Diskussionspunkt. Richtig kompliziert oder noch komplizierter wird es dann mit der Absterbethese natürlich im Zusammenhang mit der nächsten Begriffsbaustelle. Dem Rechtsbegriff, dem werde ich mich jetzt nur en passant annähern, indem ich mal versuche, die Behauptung, Recht sei untrennbar mit Herrschaft verbunden, an einigen Punkten deutlich zu machen. Also diese Behauptung aus der von mir formulierten Absterbethese. Ich denke, was die Inhalte des Rechts angeht, haben da viele eine Vorstellung, auch Paschukanis natürlich, die Inhalte, also das rechtlich vermittelte, gesellschaftliche, mal ganz grob gefasst, ist eben zum Beispiel nicht zuletzt im Kapitalismus Gesellschaftsmitglieder und ihre Beziehungen unter der Herrschaft des Kapitals, also für Paschukanis vor allem dann das Klassenverhältnis, die private Verfügungsgewalt über Produktionsmittel. Aber damit haben wir uns ja hier jetzt auch schon beschäftigt auf dem Kongress. Das sagt erstmal nichts über das Recht aus, sondern über das, was rechtlich vermittelt wird. Andere Gesellschaften, andere zum Beispiel kommunistische Rechtsinhalte, könnte man sagen. Und grundsätzlich will ich auch erstmal mit Paschukanis von dieser Trennung von Rechtsinhalten einerseits und Rechtsform oder Rechtsverhältnis auf der anderen Seite ausgehen und die Frage nochmal präzisieren. Gibt es auch eine Verbindung von Herrschaft mit der Rechtsform? Und zwar ausgehend eben von dem weiten Herrschaftsbegriff. Eine erste solche Verbindung sehe ich auch im Hinblick auf die Kapitalherrschaft, allerdings dann eben nicht auf der inhaltlichen Ebene des Kapitals, wenn man das so mal fassen will, sondern auf der Formebene. Also die Rechtsform als Effekt und Voraussetzung der kapitalistischen Warenform. Das ist ja, dazu haben wir jetzt ja von dir, Andreas, auch schon mal quasi die Gegenthese gehört, aber das Herzstück von Pashukan ist allgemeiner Rechtslehre. Ingo Elbe hat es gestern viel besser formuliert, als ich das jetzt könnte. Da will ich nur ganz kurz drauf eingehen, dass eben nur rechtsförmig in der interessengegensätzlichen Konkurrenzgesellschaft Äquivalententausch und letztlich damit auch die Realisierung des Mehrwerts statt Raub oder Ähnlichem möglich ist. Also hier ist so eine die Verbindung zur Herrschaft, eine funktionale Verknüpfung, könnte man sagen. Erste begriffliche Annäherung ist hier wohl mal notwendig an den Begriff der Rechtsform, zumindest an so ein paar Aspekte. Ich würde das dann erstmal so fassen, dass es da um eine strukturelle Vermittlung im Wege einer bestimmten Abstraktion, einer realen Abstraktion geht, von den Gesellschaftsmitgliedern und ihren Beziehungen, zuvorderst in Gestalt der Rechtssubjektivierung. Ist ja für die meisten hier auch nicht neu, ist jetzt nur in einer bestimmten Weise von mir gefasst. Und ja, zum Begriff der Rechtssubjektivierung nochmal, im Grunde auch, dass dann eine Übernahme von Pashukan ist direkt. Das heißt also, dass die Gesellschaftsmitglieder zu Adressaten und Trägern von Rechtsansprüchen und Rechtspflichten werden. Damit einher geht eine Regel- und Verfahrensorientierung. Und wenn man sich das dann alles zusammen noch mal ein bisschen anders anschaut oder etwas anders ausdrückt, dann werden also die Gesellschaftsmitglieder als Rechtssubjekte einerseits voneinander getrennt, parzelliert, zugleich aber über Ansprüche und Pflichten, Regeln und Verfahren zueinander in Beziehung gesetzt. So, das eben zur ersten Verbindung von Rechtsform und Herrschaft, also mit der Kapitalherrschaft auf der Formebene. Weiter gibt es eine Verbindung meines Erachtens dem Begriff nach der Rechtsform, dahingehend, dass die Rechtsform eben die Vermittlung von unmittelbarer Herrschaft bedeutet. Für Pashukan ist vor allem, wie gesagt, Klassenherrschaft. Weiter zu nennen wäre sowas wie staatliche Souveränität, aber auch Patriarchat. Rechtliche Vermittlung, da sind wir dann eben bei dieser, was hier schon gehandelt wird als Pashukanes-Frage. Rechtliche Vermittlung abstrahiert zum Beispiel von eben den Gesellschaftsmitgliedern in ihrer Eigenschaft als Agenten der Ausbeutung einerseits sowie als Mitglieder der ausgebeuteten Klasse andererseits. Diese Ausbeutung vollzieht sich grundsätzlich nicht, indem Mehrarbeit des Proletariats in personalem Gewaltverhältnis angeeignet wird, sondern unter Anerkennung der Rechtssubjektivität, zum Beispiel durch Arbeitsvertrag und Arbeitsgesetze. Aber dazu hattest du ja auch schon ein bisschen was gesagt. Also komme ich jetzt zur Verbindung von Rechtsform und Herrschaft im Hinblick auf die Staatsgewalt. Das gehört meines Erachtens auch zu unserem Begriff der Rechtsform oder auch des Rechts generell, dass eben die Staatsgewalt die Rechtsgeltung garantiert, wie Ingo Elbe das auch gestern etwas ausführlicher dargestellt hatte mit den verschiedenen Zwangsfunktionen. Also Recht ohne Staatsgewalt, ohne diese Durchsetzungsgarantie ist meines Erachtens kein Recht, für unseren Begriff zumindest. Rechtsbereiche, in denen die Staatsgewalt fehlt, dazu hatten wir gestern auch schon ein bisschen was gehört, wie teilweise im internationalen Recht, die müssen dann Ersatz versuchen, mehr oder weniger erfolgreich, oder es gibt dann eben doch als Ausweg wieder den Rückgriff auf die Staatsgewalten. Direkt dazu gehört dann noch die Sanktionsandrohung als wichtige Herrschaftstechnik, wo das dann so ein bisschen in Richtung verinnerlichte Herrschaft geht, wo sich dann staatliche und rechtliche Herrschaft, denke ich, auch besonders deutlich vereinen. Grundsätzlich, denke ich, sind alle Rechtsansprüche und Rechtspflichten sanktionsbewährt. Es droht immer die Staatsgewalt mit der Durchsetzungsgarantie. Damit meine ich jetzt natürlich nicht nur das Strafrecht, auch wenn das da das wichtigste Element ist, sondern in einem weiteren Sinn, also der Gerichtsvollzieher gehört dann auch dazu. So, und zu guter Letzt will ich jetzt auch noch auf eine Verbindung kommen, die meines Erachtens in dieser Vermittlung selbst besteht, also in dieser rechtlichen Vermittlung. Meines Erachtens ist das eine ähnliche Vermittlung wie im Fall des Werts oder der Wertform. Und ähnlich wie die Herrschaftsdimension des Kapitals als Verwertungsprozess mit seinen Imperativen gesehen wird, denke ich, kann man auch die abstrakte und strukturelle Herrschaftsdimension des Rechts als Subsumptionsprozess sozusagen sehen. Hierher gehört dann auch der Begriff des Rechtsfetischismus von Paschukanis meines Erachtens. Also einmal, dass die rechtliche Vermittlung die Macht hat, als Natur gegeben zu erscheinen, verdinglicht in Gesetzen, Verwaltungsakten und so weiter und so fort. Aber noch mehr eben, das ist da dann ja besonders wichtig, dass es zu einer Verselbstständigung dieses Prozesses kommt, also hier dann dieses Subsumptionsprozesses, der die Gesellschaftsmitglieder hinter ihrem Rücken, wie Marx das für die Wertform formuliert, strukturell in rechtsförmige Beziehung zueinander setzt. Ja, soweit erstmal die eher unsystematische Sammlung von Verbindungen Rechtsform und Herrschaft. Jetzt will ich nur noch kurz eingehen auf einen geradezu klassischen Vorwurf an Paschukanis, um auch jetzt hier diesen Rechtsbegriff noch mal ein bisschen zu vertiefen. Der lautet, Paschukanis habe nur die kapitalistische Rechtsform kritisiert, nicht das Recht an sich. Und gut, diesen Vorwurf kann man sich jetzt ganz verschieden anschauen. Ich will mal ausgehen von dieser Argumentation. Konflikte gibt es auch in anderen Gesellschaften, wird es auch im Kommunismus geben. Auch diesen Konflikten muss gesellschaftlich begegnet werden. Dafür ist Recht erforderlich. Dazu gibt es viel zu sagen. Klar, ich will mal ganz kurz zwei, drei Punkte eingehen. Ich denke, dass es wichtig ist, zu reflektieren, dass es im Kapitalismus besondere strukturelle, massive, fundamentale Konflikte gibt. Besser ausgedrückt und mit Paschukanis gesprochen, Interessengegensätze, also neben Käufern und Verkäufern. Das ist ja so der basale Interessengegensatzpaar bei Paschukanis, sind es dann nicht zuletzt Konkurrenten, das hast du schon angesprochen, und Klassen. Und wer am Recht für Emanzipation festhält, macht sich meines Erachtens verdächtig, solche Interessengegensätze in der Vorstellung als Konflikte zu verlängern in die andere Gesellschaft oder zumindest zu übersehen, dass auch andere Konflikte, da ist natürlich das, was mit dem Geschlechterverhältnis verbunden ist, zu nennen, mit ihnen verwoben sind. Mit der Auflösung dieser Interessengegensätze, denke ich, ist zumindest eine andere Art von Konfliktbearbeitung denkbar, eine andere Art von Konfliktbearbeitung als Recht, also von dezentraler, nicht schematischer Aushandlung bis hin zu Regelung ohne Gewalt und Sanktion. Noch weitergehend, denke ich, ist auch die Akzeptanz von abweichendem Verhalten dann nicht mehr nur als naive Idee von linken Kriminologen vorstellbar. Und vieles andere ist sicherlich nicht vorstellbar, eben aus einer verrechtlichen und verstaatlichen Welt heraus. Da bin ich wieder bei der Gratwanderung, auf der man sich hier bewegt und dem Mangel an Vorstellungskraft, dem man notwendigerweise ausgesetzt ist. So, nach diesem Schnelldurchgang durch die Absterbethese und Begriffsbaustellen Kommunismus, Herrschaft, Herrschaftsfreiheit, Recht, will ich jetzt nochmal unter Rückgriff auf den sehr empfehlenswerten, leider in Vergessenheit geratenen Rechtskritiker Bodo Sagel die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Dreht die ganze Juristerei durch den Wolf, macht Rom brei. Danke. Ja, vielen Dank, Simon. Vielen Dank. Oben drei. Wir gehen jetzt über zu dem englischsprachigen Teil der Veranstaltung. Dafür haben wir, sind wir ganz dankbar, dass Evangelis hinten in dieser Ecke eine Übersetzung, eine Flüsterübersetzung macht. Falls jemand jetzt sich in dem Sinne theoretischen Kontexten nicht des Englischen mächtig genug fühlt oder so, kann er sich dann da hinten hinsetzen und kriegt da die Sache auf Deutsch übersetzt. Er kommt, ja? Okay. Also es gibt Hoffnung. Ich habe ihn schon nochmal vorgestellt. Genau, danach werden wir dann erstmal, glaube ich, den drei Referenten Möglichkeit geben, sich unter Umständen auszutauschen, wenn da Interesse ist bei denen, und eröffnen dann die Diskussionsrunde. Ja, gute Frage. Ja. Keine Sanktionen. Also. Kommunismus. Ich habe es immer nicht verstanden. Ich muss das kommunistisch regeln. Ja. Ich versuche nach Deutsch zu schauen. Ja. Ich glaube, jetzt ist so viel Aufwand. Also ist da und. Ist er da? Ja. Ja. Also jetzt Özlem Popovac. Apologies for. Yes. No. Nimm doch das. So, apologies for imposing a barbaric outside language onto the audience. I'm going to present something very sketchy. And basically a set of notes and a set of theses, and then we can try to unfold them, and we can try to unpack them as we proceed in the discussion. But to connect to something which Simon said, I would also like to basically try to see the extent to which Pashukanis' thesis of the end of law in communism can be explored, but also to which extent it can be radicalized. And in this sense, I will also take a quite opposite position to something which Andreas Ahnd stated on Friday. Namely, radicalizing Pashukanis to the point of adopting Althusser's point of view, which would precisely claim that law as a form, and not only as a social form or as an institutional form or as an ideological form, but law as a form of thought, so as a dialectical form, is something which necessarily needs to wither away, if not to be destroyed, in order for us to be able to think the possibilities of the revolution. So to start with, I'm not going to unpack the difficulties of Pashukanis' deduction of the form of law. I'm not going to go into the problems which were also noted by Andreas in the first presentation of to which extent can Pashukanis' critique of the form of the law be deduced directly from commodity relations, to which extent does the general equivalence of money really, through a certain genetic dialectical process, bring about the abstraction of the form of the law. This is another discussion. I simply want to take as given the fact that I think that Pashukanis' critique of of the law as form, as something which is not neutral, but something which is centrally engaged and centrally involved in the reproduction of forms of exploitation and domination is in capitalism, that I want to simply take this critique as valid. And through Althusser, I would like to radicalize this critique. So, to repeat once more, I think Pashukanis is right in claiming that the law necessarily needs to wither away in order to think a liberated society, because through its very form, it is already invested in the reproduction of relations of inequality, namely in the reproduction of the exploitative relation of capital. In other words, the entire range of classical critiques from Bulanzas onwards, which seek to recover a certain neutrality of the law, or at least which try to conceive of political possibilities as internal to the form, thus splitting the form in two. I think these critiques are invalid. The form itself is already a problem. But there is something which is limiting in Pashukanis' concept itself, and I will try to show with Althusser how this can be expanded. Namely, that the problem with the law is not only the problem with the institutional form of the legal mediation of the contract itself, it is a wider problem. It is a problem extending to the entirety of social spheres, to the entirety of society as such. And not only to society as such, but to forms of thought, fundamentally. This is why Althusser, in the last instance, would claim that the problem with the law is a problem which through which we need to rethink the very shape of the dialectic, through which we need to rethink what the investments of legal forms and legal categories in our epistemological concepts that we have, and in the very way in which we conceive knowledge. But to get to that, let me try to reconstruct something which I think is the direct heir to Pashukanis' critique of the subject, which is Althusser's thesis on interpolation, on ideological interpolation. Ein bisschen langsamer. Kann ich weiter? So, we all know that for Pashukanis, the problem of what he would call the fetishism of the legal subject, which is the correlate to commodity fetishism, can be reconstructed in a simple sense, basically that the very idea of each individual being invested with a will and consciousness with which he freely disposes, and which is the mark of his or her freedom, that such an idea, which is usually transcendentally posited in different normative theories, in different legal theories, and so on, that such an idea is an ideological form, and such an idea is a central ideological form for Pashukanis in capitalism. Why? Because first and foremost, the freedom of the subject has a specific origin and has a specific limited scope. This is namely the freedom. So the freedom of equally accessing the legal system, and the freedom of freely moving through the legal system, is fundamentally for Pashukanis the freedom of possession. The basic critical claim would be that the very idea of a free-willed subjectivity is through this rootedness in possession and in the relationship to property. It's one of the central ideological forms through which the capital relation is reproduced. Now, in Althusser's work, this moment is taken up and generalized in the so-called thesis on ideological interpolation. Okay. John? In his celebrated essay on ideology and ideological state apparatuses, Althusser would come up with the following thesis when discussing ideology. He says the following: ideology interpolates, interpolation being hailing. someone addressing you by your name or by a certain pronoun. Althusser says the following: ideology interpolates the individuals as subjects by the functioning of the category of the subject. And this is something which is quite often overlooked in many different interpretations of Althusser, this latter part of the sentence, the functioning of the category of the subject. Because, in fact, Althusser is very precise. The functioning of the category means precisely the functioning of the category of subjective rights or of the juridical understanding of the subject in bourgeois modernity. In other words, if ideology functions by the category of the subject, this means that the subject is precisely the culprit for the perversion of freedom in capitalism, the simultaneous existence of freedom and unfreedom. Freedom is effective in capitalism. The individual, qua individual, is free in the marketplace, in front of the law, in the voting polls, in the expression of opinions. And yet this freedom is conditioned by the tacit acceptance of conditions of unfreedom and inequality. The free exchange in the labor market implies the free submission to the rules of capitalist exploitation. The freedom of the voter implies the free acceptance of the sphere of political possibilities prescribed by the bourgeois state. The formal freedom of the legal subject implies the abstraction of the concrete contents of class inequalities. In other words, the contradiction inscribed in the process of capitalist exploitation is mediated through the form of freedom, juridical, moral, ethical, political, which masks this contradiction and displaces it. Or, capitalist relations of production are reproduced by the fetishization of the notion of the subject. They are reproduced by the internalization in each individual consciousness of the idea of the universal and non-contradictory nature of individual freedom, which the individual projects directly upon his own practice and his own social being. And in turn, this practice as such does not simply receive the recognition of having been performed freely. It also receives a recognition of its own dignity in the sense in which Hegel would attribute to this term in the philosophy of rights. And I think Althusser's famous thesis on ideologische Staatsapparate is, in fact, directly taken from a certain moment in Hegel's philosophy of rights. This is the very transition from civil society to the state, where Hegel combines two terms, which are in order to show how universality rises up from the sphere of contingent particular exchanges. This is the idea of the corporation and the police, which are there precisely to inscribe a certain normality, to subjectivize individuals in the substantive division of labor. This is basically what Althusser would claim as well by the thesis of the ideological state apparatuses, which presuppose the reproduction of different social practices. So ideological state apparatuses are not simply something which we would conceive in a normal sense of the state. Basically, ideological state apparatuses are society as a whole, including different civil society organizations, churches, political parties, clubs, NGOs, all the entirety of the sphere of social practice as such. And according to Althusser's thesis, all of this is already a part of the reproduction of the states, and as a part of the reproduction of the states, all of this is already a part of the reproduction of the contradiction of capitalism. So the conclusion that Althusser would draw from this, which is a similar conclusion but expanded conclusion in relationship to Pashukanis, is that it is not only that law as a form needs to wither away, but that we need to think the possibilities of political autonomy outside of the entirety of the sphere of social engagement as such. Or, to reverse it, that there is no pre-given and predetermined space for political action if we think in society. So the classical opposition between civil society and the state is something that, which needs to be suspended. Autonomy, the autonomy of a revolutionary politics, is something which needs to be incessantly invented or incessantly won over beyond the given terrain of social existence. And law as a form and law as an ideological matrix describes, through Althusser's notion of interpolation, it describes precisely those points of recuperation where a certain revolutionary attitude in thinking and in acting is reduced to reconciliation. And it is important to note that for Althusser here, the ideology is not only mystification. So it is not only that we have something which is masked, or in classical Marxist formulation, which is something that Pashukanis, who follows the idea of fetishism, would take up. It is not simply that something is inverted and abstracted. So a certain real capacity of labor as a substance is inverted in the commerce between objects, in our fetishistic relationships to objects. Thus, it is the end point of the revolution would be simply to invert the inversion and at the same time to abolish the abstraction. For Althusser, this is a wrong way of conceiving ideology because in this sense, one still remains trapped in a certain perception of a given space for revolutionary activity. One needs to brings back a revolutionary activity to given existent positions in society. So, ideology for Althusser, by contrast, is not mystification; it is the prevention of novelty. And this is something which literally takes us from a discussion on society, social theory, to a discussion in epistemology or discussion in philosophy as such. And as a prevention of novelty, it's the prevention of the unfolding of the revolutionary process in its different inventions, in its different difficult attempts to secure its autonomy. And to simply give you a very brief sketch of how Althusser would conceive the philosophical dimension of law as a form, this is one of the reasons of his recourse to Spinoza, because of course with Spinoza and in Spinoza we have a theory of knowledge which is on the one hand, radically divorced from the classical scholastic idea of faculties, starting from different subjective faculties, but also from the Cartesian idea of subjective certainty being the ground and the sign for the unfolding of knowledge. For Althusser, and I'm going to end here. For Althusser, this is the classical idea of subjective certainty as ground is the survival of the law as form in forms of thought as such. Inasmuch as one constantly reproduces basically the schema of the relationship between the subject and the object, conceived in their immediacy. On the one hand, the immediacy of phenomena being of phenomenal donation. We are constantly exposed to phenomena which simply hit us from the outside. On the other hand, through a certain subjective reflection, we have an immediate access to our cognitive faculties, out of which we can then derive rules, grounds, forms, which secure us access to correct knowledge. Such a form of thought, according to Althusser, is something which needs to be questioned in order to conceive of the dialectical process as such. And as an alternative, of course, Althusser presents Spinoza, or presents his peculiar reading of Spinoza, which transforms the dialectic from its rootedness in the subject-object relationship to another opposition, which is precisely the opposition between law in general and an exception, a radical exception to law, which is, to put it very bluntly, the opposition between repetition being a set of rules, a set of norms, a set of transcendental forms, and on the other hand, the emergence of exception. And on this note, one can also, returning back to Pashukanis, one can say that his critique of law as form, and his very conception of the Aufhebung des Rechts in Kommunismus, still remains trapped in a certain legalistic paradigm, because in a classical sense, law is overcome at that point at which there is no need for a certain autonomy of form, and at which one can redeem a certain transparency of social relations by directly linking the general and the individual. But one still remains in the subject-object relationship, and in this sense. So to end on that. Thank you. Ja, danke, Özlem, und danke, Evangelis, für die Besetzung. Er kommt jetzt nach vorne. Wir haben jetzt ein ganz breites Feld an der Beschäftigung mit rund um Pashukanis. Deswegen wäre vielleicht eine Möglichkeit, ich wollte den Referenten jetzt nochmal Möglichkeit geben, aufeinander Bezug zu nehmen. Und vielleicht wäre dafür eine Leitlinie, vielleicht auch so eine Art, welchen Rechtsbegriff vertreten die Einzelnen. Ich weiß nicht, wenn mir was anderes einfällt, dann fragt euch das. Klar. Ja, jetzt muss ich natürlich noch was zu Recht und Absterben sagen. Und noch schlimmer, wenn ich sozusagen aus dem Subjekt-Objekt raus will. Ich mache das mal ganz, also ich bin ja bekennender Fetischist, von daher kann ich das ja jetzt auch ganz. Also die Kritik, dass es Fetischismus, finde ich ja erstmal gar nicht schlimm. Kann ich ja, also manchmal muss man da noch nachhaken. Aber jetzt mal im Ernst. Recht ist Herrschaft und die Herrschaft stirbt ab, also braucht man kein Recht mehr. Ist ja erstmal plausibel. Jetzt stelle ich mir vor, versuche ich mal ganz unspießig. Also da sind zwei Menschen, die kriegen zusammen Kinder. Die Ehe ist natürlich abgeschafft in der kommunistischen Gesellschaft. Die meisten leben auch in Gruppenehe. Aber jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Es gibt zwei, die sind ganz spießig und sagen, oh, wir wollen lieber zu zweit alleine. Ja, ist ja dann akzeptiert. Die kriegen jetzt zwei Kinder und die sind jetzt 5 Jahre alt und jetzt kracht's. So ganz bürgerlich, spießig, kracht es. Kann man sich ja vorstellen. So einfach nur, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf dich. So. Oder der andere vögelt besser, wir nehmen mal einen anderen. Und jetzt sagt der eine, ich bleibe in Berlin. Und die andere sagt, nee, ich will lieber in schöne Bielefeld, da wollte ich schon immer mal hin. Und jetzt, was passiert mit den Kindern? Braucht man da, sind das technische Regeln, mit denen jetzt diese 5- und 6-jährigen Kinder entweder nach Bielefeld oder nach Berlin zugewiesen werden? Sind das keine Interessenskonflikte? Ich behaupte ja. Und ich behaupte, auch wenn man dann prozedurale Lösungen wählt, also eine neue Verhandlungsform, kriegt man das nur befriedet, wenn diese Verhandlungsform irgendwie strukturiert ist. Also wenn man sagt, das ist wenigstens ein neutraler Dritte und nicht sagt, ja, das entscheidet der Mann. Könnte man ja auch, ne, altes patriarchalisches Recht, da entscheidet der Mann. Sondern man bräuchte einen neutralen Dritten, der in irgendwie einer halbwegs formalen Struktur darüber entscheidet, nach vorgesetzten Kriterien. Ansonsten bin ich nicht einverstanden, wenn mir die Kinder nicht zugewiesen werden, wer die Kinder kriegt. Und dann bin ich meines Erachtens, und dann muss auch noch verhindert werden, dass einer sagt, mache ich aber trotzdem nicht, nehme die mit nach Bielefeld. Und dann bin ich beim Recht. Ich bin dann einfach beim Recht, beim Eherecht, von mir aus am erstes Buch des BGB, das ist mir eigentlich scheißegal. Das hatten wir gestern Abend, ne? Ja, also von daher, vielleicht bin ich da total spieß. Genau, es braucht ein anderes Recht. Und dann nehme ich sozusagen das auf. Immer so abstrakter. Recht hat, und dann sage ich einfach, dieses Recht hat natürlich eine ideologische Komponente. Es stabilisiert immer die Verhältnisse, ist deshalb nicht neutral. Es stabilisiert sozusagen Verhaltenserwartungen und schafft eine Resistenz dieses ganzen Rechtsapparats gegen Veränderungen, gegen auch politische Veränderungen in der Demokratie. Völlig unbestritten, um jetzt hier nicht so zu tun, als würde ich das alles rechtfertigen. Einerseits ist es ein strukturell konservativ Recht. Recht muss strukturell konservativ sein. Erste, aber wir denken ja dialektisch. Wenn ich sage, die Warengesellschaft hat Freiheit und Gleichheit in formaler Weise, also der formal gleiche Warenbesitzer, unabhängig davon, wie viel Knete er jetzt auf der Bank hat, tritt dem formal gleichen Warenbesitzer gegenüber, dann ist doch in diesem formalen dieser formalen Gleichheit und Freiheit möglicherweise, und dann nehme ich jetzt den alten Bloch auf, der Vorschein auch von materialer Freiheit und Gleichheit. Also ich schaffe doch die Voraussetzungen für ein Kriterium, und ich behaupte, die Aufklärung und auch das marxische Denken, da geht es um Freiheit und Gleichheit, um die Weiterentwicklung von Freiheit und Gleichheit von einer formalen kapitalistischen zu einer materialen Freiheit und Gleichheit. Und dann, wenn es material ist, geht Gleichheit ohne Freiheit nicht und umgekehrt proportional. Und wenn ich das sage, dann habe ich den Vorschein und dann kann ich ein anderes Recht produzieren, wie Bloch das sagt, jeder nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Bedürfnissen als Artikel 1 der Verfassung. Oder wir müssen das Recht so produzieren, dass die Köchin das auch anwenden kann. So hat das Lenin irgendwo aufgeschrieben. Das sind natürlich andere Inhalte, die es anders stabilisieren, aber es ist eben nicht die Form. Und ich behaupte, die Form, die Regel ist immer Interessenkonfliktlösung und nicht nur Fahrplan der Bundesbahn. Das kommt ja bei Paschukanis vor als technische Regel. Es gibt Interessenkonflikte, auch wenn die eine andere Form annehmen können. Aber mein Beispiel, meine ich, zeigt, dass diese weiter existieren werden und man die vernünftig lösen muss. Und da ist Recht sozusagen zivilisatorischer Fortschritt gegenüber der Gewaltlösung. Vielleicht kann man noch einen anderen diesen zivilisatorischen Fortschritt weitertreiben, das sollte man sicher. Aber gegenüber der Gewaltlösung ist es erstmal ein zivilisatorischer Fortschritt. Und das sollte man bei aller Kritik an der Konservativität, strukturellen Konservativität des Rechts behalten. Ja. Ja, okay, da kann man viel dazu sagen. Ich fange aber jetzt erstmal mit einem Punkt von deinem Vortrag an. Vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ist mir aufgefallen, du wolltest ja weg von dem Bezug des Rechts oder der Ableitung des Rechts, der Rechtsformanalyse zum Warentausch und hin zur Verwertung des Werts. Das geht für mich so etwas in die alte Diskussion, da sind wir dann doch bei Kritiken der Kritik und Kritiken an Paschukanis, ob jetzt Paschukanis zirkulationsfixiert sei und er eigentlich die Produktionssphäre mehr hätte beachten müssen. Also ich würde sagen, wenn man von Warentausch in der kapitalistischen Gesellschaft spricht, dann spricht man auch von Verwertung des Werts, also Kapital. Und das Recht setzt zwar an der Zirkulation an, aber an der kapitalistischen Zirkulation. Das heißt, es funktioniert nicht, das an der Produktion anzusetzen, sondern es muss angesetzt werden an der Zirkulation. Aber es ist eine, die basiert auf der Mehrwertproduktion. Und nur wenn das vorhanden ist, dann haben wir eben auch, das ist dann einer der Unterschiede zu antiken Gesellschaften, universalisiert, systematisch Warentausch und das entsprechende Recht, was eine Auswirkung hat, einmal sozusagen in der Quantität, Universalisierung, ich meine aber auch auf die Qualität, auf die Art und Weise des Rechts, das ist dann auch nochmal ein großes Thema, aber das die Form eine andere Qualität hat hin zu einer rein verhältnismäßigen Bestimmung, also losgelöst von jeglichen konkreten Bezügen auf Gruppen, auf Gemeinschaften, wie auch immer, wie es noch in der Antike der Fall war. Und in der Antike ja auch dann eher fast Randphänomen, wenn man sieht, dass es überwiegend Sklavenhaltergesellschaften waren, hin eben zu dieser rein Verhältnisbestimmung bezogen auf ein übergreifendes Transzendentalrechtssubjekt, könnte man sagen, an dem sich alles orientiert, eben analog zur kapitalistischen Wertform, die dann auch nicht mehr, also die Wertform ist nur als kapitalistische Wertform, aber der Warentausch ist dann eben nicht mehr Randphänomen, sondern systematisch universal und damit auch als rein bestimmt, ohne jeglichen Bezug zu irgendwelchen konkreten Dingen wie Gold oder Muschel oder sonst was. Gut, aber das nur nebenbei. Also da habe ich so eine Gefahr gesehen, dass man wieder in diese Debatte reinkommt. Man muss das auf die Produktion beziehen, was du aber, glaube ich, letztlich nicht willst, weil dann ist man halt an so einer Rechtsableitung, die versucht, an konkreten Tatbeständen in der Wirtschaft, also da ist man dann ganz schnell konkreten Tatbeständen in der Wirtschaft oder in der Klassenzusammensetzung oder wie auch immer, dann das Recht abzuleiten. So, jetzt nochmal zur Absterbethese. Ja, es ist natürlich immer schwierig mit konkreten Beispielen, aber dem sollte man sich auch irgendwie stellen, obwohl ich dann natürlich immer als leichtes Argument sozusagen habe, okay, es gibt auch ein Problem mit der Vorstellungskraft. Aber man kann noch ein paar Punkte, meine ich, dazu sagen. Da würde ich dann erstmal auch an Osren anschließen, dass also es ja schon von vornherein Problem ist, darüber zu sprechen oder diesen Streit jetzt in Regelungen anderer Art zu fassen, wenn es darum gehen soll, eine bestimmte fundamentale Art der gesellschaftlichen Vermittlung zu überwinden. Das hatte ich jetzt so gefasst, also als ein Aspekt über die Rechtssubjektivität, Parzellierung einerseits, dann Zusammenführung über Rechtsansprüche, Rechtspflichten, Verfahren und Regelung andererseits. Und da würde ich vollkommen mitgehen mit Osren, dass das eben über das Recht hinausreicht. Da finde ich ganz interessant, was Joachim Hirsch noch nicht so ausführlich, aber dann Sonja Buckel dazu entwickelt hat. Die nennt das dann Modus der Vergesellschaftung. Muss man nicht so nennen, aber ich denke, das prägt letztlich alle Lebensbereiche dieser Art der gesellschaftlichen Vermittlung. Und daraus kommt man dann nicht so einfach raus, wenn man sich über diese konkreten Beispiele unterhält. Aber konkreter dann, denke ich, hängt da dann ja eben die kapitalistische Gesellschaft mit all ihren ökonomischen und nicht ökonomischen Zumutungen dran. Und dieser Streit, den du beschrieben hast, als als reiner Streit existiert ja normalerweise so hier nicht. Also da hängen ganz viele Punkte mit dran, die das erschweren zu lösen, eben diese Interessengegensätze, von denen ich auch gesprochen habe. Das ist dann quasi eine nicht ganz so abstrakte Ebene, wo ich dann auch sagen würde, dass das muss man dann auch mal mitdenken, dass das oder ist schwierig mitzudenken sozusagen. Wenn du sagst, es geht um Regelung, dagegen habe ich ja nichts. Aber wenn die Regelung systematisch eingesetzt ist, also keinerlei Abweichung erlaubt, habe ich was dagegen, meine ich, ist das mit Herrschaft verbunden und noch etwas handfester eben, das hätte ich jetzt bei dir auch so vermutet, aber vielleicht ist es gar nicht so gemeint, eben die Garantiemacht, die dahinter steht. Du hast gesagt, ja, wir nehmen die Gewalt raus. In gewisser Weise ist sie natürlich auch dann immer mit drin. Und dann ist immer so die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Wenn du zu dem Recht, wie ich meine, wie es heute als Recht verstanden wird, ja sagst, würde ich sagen, sagst du gerade auch ja zu Gewalt. Ja, so viel erstmal dazu. Very briefly, just to expand on the last points of a possible Althusserian critique of the Pashukani's position. The point would simply be that communism is unthinkable as a society, and that one needs to come back from an Althusserian position to the most minimal definition that one would find of communism in Marx, which is that it is the real movement which abolishes the present state of things. And the point here would not be the point here would be precisely that in order to be able to regain and to reconquer a certain political autonomy for the revolutionary process, one needs to, on the one hand, do away with certain utopian formulations of alternative forms of egalitarian exchange, alternative societies, etc., but also from an attempt to extrapolate through different forms of the extension of the dialectic, to extrapolate communism directly from the understanding of the mechanisms of capitalism. And this is one of the stakes of the need to overcome in Althusser's understanding, the subject, object, the dialectic. So communism cannot be thought simply according to the slogans, to each according to his to his needs and so on and so forth, because this still brings us back, or this still keeps us trapped in a certain illusion that it is simply possible to deduce by dialectically thinking or expanding our dialectical thoughts on the relationship between individuality and generality, that it is possible to deduce a new form of a society from existing shapes of the capitalist social order. One needs to start new. One needs to find new forms of thought.